Erster, wenn jemand ein Friedensopfer bringt, nimmt er ein Rind. Das Tier muss ohne Fehler sein. Es kann männlich oder weiblich sein. Er bringt es zu Jahwe. Zweiter, er legt seine Hand auf den Kopf vom Tier. Dann tötet er es vor der Tür vom Zelt. Aarons Söhne, die Priester, sprengen das Blut um den Altar. Dritter, danach macht er ein Feueropfer für Jahwe. Er nimmt das Fett, das die inneren Organe bedeckt. Auch alles andere Fett an den Organen. Vierter, auch die zwei Nieren mit dem Fett daran. Er nimmt das Fett an den Lenden. Und den Teil an der Leber. Er nimmt es bei den Nieren weg. Fünfter, Aarons Söhne verbrennen es auf dem Altar. Es liegt auf dem Feuer und Holz. Das ist ein Feueropfer für Jahwe. Es riecht gut. Sechster, wenn jemand ein Friedensopfer von kleinen Tieren bringt. Er nimmt ein Tier ohne Fehler. Es kann männlich oder weiblich sein. Er bringt es zu Jahwe. Siebter, wenn er ein Lamm als Opfer bringt. Er bringt es zu Jahwe. Achter, er legt seine Hand auf den Kopf vom Tier. Dann tötet er es vor der Tür vom Zelt. Aarons Söhne sprengen das Blut um den Altar. Neunter, danach macht er ein Feueropfer für Jahwe. Er nimmt das Fett vom Tier. Den ganzen Fettschwanz nimmt er ab. Auch das Fett auf den inneren Organen. Und alles Fett an den Organen. Zehnter, auch die zwei Nieren mit dem Fett daran. Er nimmt das Fett an den Lenden. Und den Teil an der Leber. Er nimmt es bei den Nieren weg. Elfter, der Priester verbrennt es auf dem Altar. Das ist eine Opfergabe für Jahwe. Zwölfter, wenn sein Opfer eine Ziege ist. Er bringt sie zu Jahwe. Dreizehnter, er legt seine Hand auf den Kopf vom Tier. Dann tötet er es vor der Tür vom Zelt. Aarons Söhne sprengen das Blut um den Altar. Vierzehnter, danach macht er ein Feueropfer für Jahwe. Er nimmt das Fett, das die inneren Organe bedeckt. Auch alles andere Fett an den Organen. Fünfzehnter, auch die zwei Nieren mit dem Fett daran. Er nimmt das Fett an den Lenden. Und den Teil an der Leber. Er nimmt es bei den Nieren weg. Sechzehnter, der Priester verbrennt es auf dem Altar. Das ist eine Opfergabe für Jahwe. Es riecht gut. Alles Fett gehört Jahwe. Siebzehnter, das ist eine Regel für immer. Ihr müsst sie immer befolgen. Überall, wo ihr wohnt. Ihr dürft kein Fett oder Blut essen.